Ja, herzlich willkommen zum Sunday Service. Ich habe heute Musik für euch von The Very Best und ihr neuestem Album Makes a King. Da gibt es was von den Great Lake Swimmers. Lord Huron sind dabei. Es gibt ganz tolles, bezauberndes von Marcus Starling. Außerdem eher neusiges von Malin Midev und natürlich noch viel, viel mehr. Auf Montreal hörten wir gerade eben die Band um Kevin Barnes hat eine Platte veröffentlicht, schon vor einigen Wochen mit dem Titel Aureate Gloom. Und ja, davon hörten wir den Song Virgilian Lots und weiter geht es mit, ich glaube, die Band kommt aus Kanada, The Elvins heißen sie, von ihrem Album Play for Keeps. Hier ihr Song Away Too Long. In the sand, in my imagination, there's a boy who's hanging in the shade. Baseball cap, turned around backwards, flip-flop feet, moving my way. I've been away too long, I've been away too long. The page with the bookmark's gone, I've been away too long. Grab beneath me, shake. It rattles like an earthquake, but I'm still here. Like an earthquake, but I'm still here. what's gone. I've been away too long. Away too long, zu lange waren sie weg. The Elvins hörten wir, der Song von ihrem Album Play for Keeps. Da gibt es noch eine ganze Handvoll anderer solcher Power-Pop-Songs drauf zu hören. I Am Clued sind eine Band aus Manchester, die schon ziemlich viel erreicht haben, diverse Platten veröffentlicht mit diversen Auszeichnungen und natürlich auch massenhaft Verkäufen. Ich weiß nicht, was sie alles an Platin, Gold und sonst was für Auszeichnungen bekommen haben für ihre Werke. Jetzt gibt es eine Live-Aufnahme, Hold Back the Night heißt die, I Am Clued sozusagen als Doppelausgabe, also zwei CDs will ich damit sagen. Das Ganze aufgenommen im Londoner Kashmir Club. Und ja, wir hören mal rein. I'm Clued hier zu hören mit From Your Favorite Sky. Großer, stürmischer Applaus in diesem Fall für I Am Clued und ihrem Song From Your Favorite Sky. Wenn man sich mal das ganze Album anhört, Hold Back the Night, dieses Live-Album von I Am Clued, und dann mal so ein bisschen die Publikumsreaktion vergleicht, das schien schon so der Song zu sein, auf dem alle gewartet haben. Vielleicht auch noch die Zugabe, wo alle, sag ich mal, nochmal ein bisschen mehr Lust drauf hatten, weil er im normalen Programm nicht lief. From Your Favorite Sky, sicherlich einer der besten Songs, den I Am Clued jemals gemacht haben. Die Band aus Manchester gibt es seit 99, immer noch in der gleichen Besetzung. John Bramwell, den wir gerade hörten an der Gitarre und am Gesang. Dazu Andy Hargreaves und Pete Jobson, die anfangs wirklich richtig toll waren, danach so ein bisschen sich vielleicht auch dem Publikumsgeschmack angepasst haben. Trotzdem sympathische Band, ob man Live-Album unbedingt braucht, sei mal dahingestellt. Ich bin kein großer Fan davon. Und da hört man ja lieber die Originalalben an. Und auf jeden Fall eine Band, die wo die älteren Sachen extrem großartig sind. I Include, auch der Song eben schon aus einem der früheren Alben, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Hier ist was ganz Neues mit Slug, das ist Ian Black, der kommt aus dem Nordosten, Nordwesten, irgendwo auf jeden Fall nördlich, von England, aus Sunderland und vom Album Ripe hören wir hier Shalala. Shalala, das waren gerade Slug. Wie gesagt, das Projekt von einem gewissen Ian Black, der hat früher mal bei Field Music mitgespielt als Tour-Musiker, aber auch schon eine Weile her. Und die beiden Field-Musik-Köpfe, Peter Brewis und David Brewis, die haben diese Platte hier produziert. Ripe heißt das Debütalbum von Slug. Und klar, musikalisch ist das schon eine ganz große Annäherung an Field Music. Und trotzdem eine tolle Platte, war auch letzte Woche hier Album der Woche beim Sunday Service. Wenn ihr nochmal näher dazu hören und lesen wollt, schaut rein, online unter sundayservice.de. Aus New York, aus dem Big Apple, gibt es viele Bands, aber nur eine Band, die ihre Effektgeräte selbst baut. Das sind A Place to Bury Strangers. Von ihrem aktuellen Album Transfixation kommen sie hier mit I'm So Clean. We'll be right back. Ja, ordentlich Feedback gehört auch dazu. Auf jeden Fall hier bei A Place to Bury Strangers. Die Band ist zu dritt und Kopf und Sänger und Gitarrist dieser Band, Oliver Eckermann, arbeitet eigentlich in so einer Klitsche, wo die Effektgeräte herstellen. Und klar kann er die hier am besten testen, live auf der Bühne mit seiner Band. Der Song eben I'm So Clean von ihrem neuen Album Transfixation. Klingt auch seit Jahren relativ ähnlich. Und vor allen Dingen live sollen sie sehr, sehr laut sein. Und Gehöre wegpusten ist hier sozusagen angesagt. Bob Moses, das sind zwei Herren aus Kanada, die aber auch inzwischen in New York, in Brooklyn ansässig sind. Tom Howie und Jimmy Valance haben schon so diverse EPs und Singles und Tracks veröffentlicht. Jetzt gibt es das Debütalbum All in All heißt das. Darauf gibt es wirklich ziemlich spannende, gut gemacht elektronische Musik. Wir hören hier Bob Moses mit Interlooper. Thank you. So ganz langsam faden sie aus hier. Bob Moses hörten wir mit Interlooper. All in All heißt das Debütalbum dieses kanadischen Duos. Und da gibt es wirklich einige nette Songs, / Tracks drauf zu entdecken, weil die dann doch eher elektronisch sind. Barbarossa ist das Projekt von James Mate. Der tingelte fortwährend als Sidekick von José González und dessen Band Junip durch die Lande, veröffentlichte 2013 mit Bloodlines eine schöne Platte und jetzt gibt es den Nachfolger. Imager wird es heißen, kommt Mitte Mai raus. Darauf gibt es wie gewohnt so eine Mischung aus Folk, Soul, bisschen zurückhaltend elektronische Klänge, natürlich auch der typische Falsettgesang von Barbarossa alias James Mate. Hier kommt schon mal der Titelsong Imager von Barbarossa. Mm-hmm. Ihr hört den Sunday Service und gerade eben hier zu hören gewesen war Matthew E. White, der amerikanische Produzent und vor allem auch natürlich selbst Künstler, hat mit Fresh Blood vor kurzem eine neue Platte rausgebracht, die eigentlich genau da weitermacht, wo er vorher mit seinem vorherigen Werk aufgehört hat. Eine ganz krude Mischung aus, weiß ich gar nicht, Soul ist dabei, Rhythm and Blues, irgendwie auch ein bisschen Indie, Piano-Geplänkel hier und da. So eine ganz eigene Geschichte, die er hier macht und ja, hat so einen ganz persönlichen Stempel sozusagen. Feeling Good is Good Enough hörten wir gerade eben von Matthew E. White. Ein ganz unverkennbarer Künstler, wenn man ihn hört, dann weiß man sofort, der muss es sein. Beim nächsten geht es eigentlich ganz ähnlich. Ex-Oasis, Noel Gallagher mit seinem High Flying Birds kommt hier mit Riverman. Traveled all this way to try and make amends. 'Cause heavy in the air are the words that she left hanging. I tried to walk away, but I only stand. We'll be right back. Das war der River Man von Noel Gallagher's High Flying Birds. Das aktuelle Album von ihm heißt Chasing Yesterday. Und ich frage mich, ob das überhaupt eine Relevanz hätte und jemand interessieren würde, wenn er nicht diesen Oasis-Background hätte. Ich bin da wirklich ein bisschen skeptisch und ja, ich finde nicht, dass ich ihm das nicht gönnen würde, aber die besten Zeiten sind dann irgendwie doch vorbei, habe ich zumindest das Gefühl hier bei dem I'm Gallagher-Bruder. Ewart and the Two Dragons haben Exoten-Bonus, weil sie nämlich aus Tallinn, aus Estland kommen und ja, so ein bisschen Indie-Rock machen. Circles heißt ihr aktuelles Album und hier kommen sie mit Getting Older. Klingt also Indie-Rock aus Estland. Das waren Ewart and the Two Dragons, ihr Song Getting Older. Ja, und die haben natürlich auch gerade eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Circles. Musik da drauf. Ja, relativ harmlos, nicht schlecht gemacht, aber auch jetzt nicht weltbewegend. Weiter geht's mit ein bisschen Afro-Beats hier beim Sunday Service von Basiku Kuyati und Ngoni Bar. Bar Power heißt eine Platte, die sie gerade eben veröffentlicht haben auf Glitter Beat. Das ist so ein Ableger von Glitterhouse Records, die ja bekannt sind eigentlich für folkige Indie-Geschichten. Aber auch die haben ein Herz für, ja, Rhythmen, vor allem wenn sie aus Afrika kommen. Hier kommt der Song Vati. Basiku Kuyati zusammen mit Ngoni Bar Und ja, von ihrem Album Bar Power hörten wir den Song Vati. Wer mir Afrobeats mag und generell solche verrückten Rhythmen, der ist hier auf jeden Fall bestens bedient bei diesen beiden Musikern. Das Label Tomlab kennt vielleicht viele von euch. Wer regelmäßig die Sunday Service hört seit Jahren, der weiß, dass ich das Label, die Arbeit, die Musik, die darauf erschien, wirklich immer sehr gerne gemocht habe. Und bei den Jahresrückblicken, wo immer so ein bisschen Best-of-Programm hier ablief, gab es eigentlich immer mindestens unter den Top 10 mindestens 3-4 Tomlab-Alben. In der letzten Zeit ist es sehr still geworden um das Label von Tom Steinle, der Labelbetreiber, ist inzwischen von Köln nach Berlin gezogen und startet jetzt wieder mit neuesten Veröffentlichungen. Also 2-3 Jahre war irgendwie Pause bei Tomlab. Und jetzt gibt's die neueste Platte von O.D. Davey, einem Songwriter aus England. Auf dem Album Catgut Tape hat er eigentlich ältere Sachen kompiliert oder vereint, um so ein bisschen schon mal so ein Warm-up zu haben für sein kommendes Album mit neuem Material, was dann im Herbst auf Tomlab erscheinen soll. Also man darf sich schon mal freuen auf diesem Label Neustart. Hier kommt O.D. Davey mit seinem Song The Day We Slew the Hill. Andy Davy hörten wir von seinem Album Cat Gut Tape. The Day We Slew the Hill hieß dieser Song gerade eben. So eine düstere Version von, ja, vielleicht Casio Tone for the Painfully Alone. Der Vergleich auf jeden Fall, sage ich mal, schon gerechtfertigt. Die nächste Band macht wieder etwas fröhlicheren Pop, heißen Circa Waves, kommen aus Liverpool und von ihrem Album mit dem Titel Young Chasers. Ein Song, der zum Wetter tast, nämlich T-Shirt Weather. Hier kommen Circa Waves. Weather, dass schon nicht andere Bands diesen Song irgendwie hatten. Zumindest diesen Songtitel wundert mich ein bisschen. Bietet sich eigentlich an, so als Sommerhit. Ob der ein Sommerhit wird hier, das wage ich mal zu bezweifeln. Das waren Circa Waves, Young Chase, das heißt das neueste Album von den Boys aus Liverpool. Nach so viel Popmusik etwas ruhigeres mit einem gewissen, wie heißt der? Michael Price heißt er. Er ist eigentlich Soundtrack-Komponist aus England und hat schon für einige Serien und Filme gearbeitet und jetzt sich den Wunsch erfüllt, ein Soloalbum aufzunehmen. Entanglement heißt das. Darauf gibt es so Soundscapes, die er auf irgendwelchen Touren auf Reisen aufgenommen hat und die werden unterlegt mit orchestraler Musik, vor allen Dingen Klavier. Ist dabei zu auch ein bisschen Cello, Soprangesang, Streichorchester und so weiter und so fort. Michael Price hören wir hier mit The Attachment.